Hast du dir selbst was gewählt? Oder ist es die Erinnerung an bessere Zeiten, die dich schon mal gilt? Es war nicht alles Gold, das glänzte. Und dennoch war es schön. Nun leb mit deiner Lebenslüge. Adieu, leb wohl und auf Wiedersehen. Dieses Lied ist nur für dich. Denk zurück an unsere Zeit und erinnere dich. Ich wünsch dir viel Kraft und alles Liebe von ganzem Herzen. Diese Welt ist so klein für uns beide. Doch die Zeit heilt Wunden und lindert alle Schmerzen. Wir waren frei und rebellisch, geboren um zu siegen. Doch schau tief in dein Herz, was ist davon geblieben? Früher noch mit Stolz erzählt, heute nur ein Zahnrad im System. Wie man sich selbst nur so verlieren kann, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Dieses Lied ist nur für dich. Denk zurück an unsere Zeit und erinner dich. Ich wünsch dir viel Kraft und alles Liebe von ganzem Herzen. Diese Welt ist so klein für uns beide. Doch die Zeit heilt Wunden und lindert alle Schmerzen. Nicht stehen, der Zahn der Zeit an allen Nacht. Doch gewinnen kann nur der im Leben, der auch das Unmöglichste weiß. Ich habe Momente, in denen der Zweifel droht zu siegen. Doch der Stolz in mir lässt es nicht zu. Ich werde mich niemals fügen. Dieses Lied ist nur für dich. Denk zurück an unsere Zeit und erinnere dich. Ich wünsch dir viel Kraft und alles Liebe von ganzem Herzen. Diese Welt ist so klein für uns beide. Doch die Zeit heilt Wunden und lindert alle Schmerzen. Dieses Lied.